mit Sven Fate aus dem Omen. Club Night, the day after, nach dem Omen, Astral Pilot, Electro Acupuncture. Thank you. draußen. Auf HR3 Club Night. Thank you. 21.30 Uhr, HR3 Radioservice. A7, Hannover Richtung Kassel zwischen Göttingen Nord und Friedland Unfall. Der linke Fahrstreifen ist gesperrt. 4 Kilometer Stau. mit Felix the Sven Cat. We'll be right back. Gleich 22 Uhr, HR3 Radioservice mit folgender Meldung. A7, Hannover Richtung Kassel, zwischen Göttingen Nord und Friedland Unfall. Der linke Fahrstreifen ist gesperrt, 4 Kilometer Stau. Relax.

Advent am 29. September im Omen Live.

centuries, living many secret lives, struggling to reach the time of the gathering, when the few who remain will bat to the last. No one has ever known you were among you. Until now. CJ Boland, there can be just only one. Baby Monster 23:30 HR3 Radioservice A7 Hannover Richtung Kassel zwischen Göttingen Nord und Friedland Unfall. Der linke Fahrstreifen ist gesperrt. 4 Kilometer Stau. Fire Club Night, Electro Acupuncture. Thank you. Sven Fate, das war's. Ich wünsche euch viel gute Partys in nächster Zeit. Ich hau ab am Montag nach Australien für 10 Tage, komme dann wieder am 6. und nächsten Freitag im Ohm Joey Beltran.